Da musst ich singen. Hey? Braucht's das? Hey? Braucht's das? Nein? Oder? Der Bavaria-Cast. Ein Podcast von einer Bayerin über Bayern. Für alle, die Bayern manchmal ein wenig rätselhaft finden. Folge 1. Braucht's das? Servus miteinander. Ihr hört die Pilot-Episode des Bavaria-Casts. Mich kennt man als Isabella Donnerhall und heute werde ich zuerst ein bisschen darüber reden, wie dieses Podcast-Experiment entstanden ist und warum es es gibt. Außerdem, das ist unser erstes Thema über die Patronin Bavaria und am Ende als kleines Zuckerl werde ich probieren, dass wir gemeinsam ein bisschen bayerisch fluchen lernen, weil das für scheint Bedarf zu geben. Das Brauchtstes aus dem Intro war der hoffentlich allen bekannte Gerhard Polt und das war so ein bisschen die Inspiration für die heutige Folge, weil einen ganzen Podcast über Bayern Brauchtstes, braucht es irgendjemand? Ich dachte tatsächlich nicht, aber ich lebe auch in Bayern, ich kenne quasi nichts anders und eines der Sachen, die ich, weil ich viel online bin, immer wieder mitbekomme, ist, dieses Bayern ist schwer verständlich. Das Ziel des Podcasts ist also, dass wir, oder ich fürs Erste, in Zukunft den kleinen Happen Bayern erklären. Von einzelnen Themen, bestimmten Bräuchen, irgendwo zwischen Borndl-Kramer und Wolperdinger, werde ich probieren, dass wir miteinander dieses Bayern ein bisschen besser verstehen. Und natürlich nicht durchgehend alleine. Ich habe schon Pläne für Gäste, aber weil das hier jetzt zunächst ein Experiment ist, müsst ihr mich eine Weile alleine ertragen. Und weil in Bayern die wichtigen Sachen alle mit B anfangen, Bavaria, Bayern, Bayern München, Bier, fangen wir mit B an. Ansonsten werden wir uns hoffentlich am Alphabet orientieren. Und weil das der Bavaria-Cast ist, fangen wir natürlich mit der Bavaria herself an. Jetzt, wenn ich sag Bavaria, dann denken ja alle an die eine Statue, die an der Theresienwiese steht und sehr beeindruckend schaut. Tatsächlich ist die Bavaria mittlerweile eine bayerische Ikone, das heißt, sie ist am Deckenfresko in Fürstenzell, sie gibt's auf Bildern und in kleinen Statuen, sie steht in der Residenz und ist auch ein Symbol, das mittlerweile ganz stark mit München und Bayern insgesamt verbunden wird. Ich bin keine Kunsthistorikerin, deswegen werde ich versuchen, die Geschichte hinter der großen Bronzestatue so in groben Abschnitten zu erzählen und dann einen kurzen Bogen zu schlagen dazu, was Bavaria heute für Bayern auch bedeutet. Wir schreiben also 1825. Der Napoleon ist gerade so weg, die Österreicher lassen zum ersten Mal die Finger von Bayern und Ludwig I. ist ganz frischer König geworden. Und sein Bayern, das ist ein ganz schön durcheinander Bayern. Das ist kein einiges Bayernvolk. Und weil er, und das ist vielleicht für die Wittelsbacher ganz typisch, sich denkt, was dieses Volk braucht, sind Bauwerke, fängt er an. Es gibt die Walhalla in Regensburg, die Ruhmeshalle und zur Ruhmeshalle gehört eben die Bavaria. Nachdem er etliche Entwürfe gesehen gehabt hat, hat Ludwig sich schließlich für den von Ludwig Schwanthaler entschieden, das heißt die Ruhmeshalle inklusive seiner Bavaria. Was ihm besonders imponiert hat, war, dass die Bavaria damals schon sehr groß und sehr imposant geplant war, mit antiken Anleihen, ein bisschen griechisch-römisch, aber auch ein bisschen Amazone und vor allen Dingen richtig, richtig groß. Und so eine große Statue hat zu dem Zeitpunkt eigentlich seit die Römer keiner mehr gemacht. Und das sagt vielleicht was über das bayerische Selbstverständnis aus. Er, der Cäsar und der Nero, das war für ihn eine Reihe. Und dadurch haben es dann losgelegt. Hat sich dann zwar alles ein bisschen gezogen, weil es musste erst ein Gipsmodell gemacht werden und daraus wiederum Gussformen. Aber ungefähr ab 1844 haben es dann angefangen, die Bavaria wirklich in Bronze zu gießen. Und Fun Fact, der Kopf der Bavaria ist ein Geschenk quasi des damaligen schon griechischen Königs Otto I., der ein paar türkische Kanonen aus dem Wasser gefischt hat und aus denen wurde schließlich der Kopf der Bavaria gegossen. Das heißt, schon die Bavaria ist eine sehr internationale Koproduktion. Wie so oft ist das Ganze aber ein bisschen ausgeufert und 1848 hat König Ludwig I. dann nicht zuletzt wegen der finanziellen Schwierigkeiten durch seine Bauten abdanken müssen. Maximilian ist ihm auf den Thron gefolgt und das heißt, als die Statue schließlich zusammengebaut wurde und in die vier Teile mit vielen Pferdewegen zur Theresienwiese gebracht worden und zusammengebaut worden sind, war er schon nicht mehr König. Trotzdem war der Plan 1850 zum Oktoberfest wird die Statue der Bavaria enthüllt. Alle 18,5 Meter von ihr, die dann möglichst als Patrona Bavariae quasi über ein Bayernvolk wachen soll. Da steht sie jetzt seit 166 Jahren und schaut und wacht. Und egal, ob es Nazis waren, die sowohl die Ruhmeshalle als auch die Bavaria mal abreißen wollten, egal wie viele Oktoberfeste um sie rum passieren und sie zwischendurch vielleicht einmal eine kleine Renovierung braucht, sie ist da und sie ist längst tatsächlich ein Symbol für ein einheitliches Bayernvolk, was ganz schöne Leistung ist, denn wie gesagt, wir haben uns zusammenraufen müssen und bis heute ist es ja nicht so, dass Franken und Oberpfälzer und Schwaben und Niederbayern und Oberbayern und naja, insgesamt halt manchmal bestehen wir schon noch sehr auf unsere Unterschiede. Längst ist die Bavaria natürlich nicht nur eine Statue, sondern eine Figur, jemand, der zu unserer Folklore gehört. Das lässt sich natürlich nirgendwo schöner sehen als jedes Jahr am Nockerberg und bevor irgendwas ist, es wird irgendwann einmal eine ausführliche Nockerberg-Folge geben, wo Luise Kinseher sich die Bavaria zum Vorbild genommen hat und mit der Figur den Politikern die Leviten ist und dem ansonsten ja sehr patriarchisch und traditionalistisch anmutenden Bayern seinen ganz leichten Hauch von Ironie verleiht. Weil wenn es drauf ankommt, verlässt sich Bayern schon auf die Frauen. Wir haben Marienverehrung, was darin mündet, dass Maria Himmelfahrt bei uns noch ein Feiertag ist. Wir haben die Bavaria, wir haben Bäuerinnen und Frauenbund und Trachtlerinnen. Und ohne diese ganzen Frauen wäre Bayern natürlich nicht einmal annähernd halb so schön. Die Bavaria bringt die bayerische Dualität völlig auf den Punkt, denn Bayern ist natürlich wahnsinnig traditionsbewusst und manchmal legen wir so viel Wert auf die Traditionen und die Sachen, die mal so waren, dass man dieses Bundesland kommt nicht vorwärts. Hier geht gar nichts. Gleichzeitig, unser Patronin ist eine Frau und sie hat Bärenfell und sie hat einen Kranz. Sie ist ganz offensichtlich jemand, der schon dahin gehört. Diese Widersprüchlichkeit macht für mich persönlich natürlich auch den Charme meiner Heimat aus. Und das wird uns auch noch ganz oft bei vielen Themen begegnen, denn Bayern ist manchmal wirklich nicht mit sich selber einig. Max, du Verrecke! Halt dein Boxen, sag ich, du Schwachwissen! Gell? Du Mistige, sag ich, du Schwachbladern! Damit kommen wir zum Segment, das ein bisschen fast der Aufhänger für diesen ganzen Podcast war. Denn wer mich auf Twitter kennt, unter Donnabella, wo man mir gern folgen kann, der weiß, dass hin und wieder ich meine Emotionen durch diverse bayerische Vokabeln ausdrücke. Der Euder ist mittlerweile eins meiner Standardvokabeln und insbesondere, wenn es um Politik, Fußball oder andere hochemotionale Themen geht, dann greife ich ganz gern zum bayerischen Fluchvokabular. Und immer wieder ist es so, dass dann nicht ganz klar ist. Ich muss entweder übersetzen oder erklären, warum jetzt das in dem Zusammenhang und was das alles bedeutet. Jetzt habe ich mir gedacht, wir machen das ganz einfach. Es wird hier ab jetzt ein kleines Segment geben. Das nennt sich Fluchen auf Bayerisch und zwar gescheit. Wir starten mit zwei absoluten Klassikern, nämlich am Gschwerl und am Lormsirder. Das Gschwerl ist eine Gruppe von Menschen. Und wo das Wort herkommt, da ist man sich nicht ganz einig. Irgendwo zwischen Gesindel oder einem althochdeutschen Wort für Geswehr, also angeheirateter Verwandtschaft, was sehr passend ist. Jedenfalls, ein Gschwerl ist immer eine Gruppe von Menschen und meistens will man dann damit sagen, dass die sich entweder nicht entsprechend verhalten oder ganz generell nicht gewollt sind. Das ist in Bayern recht schnell einmal eine Gruppe. Das können Touristen sein, das kann aber auch auf dem bayerischen Land eine Gruppe von Münchnern sein, die meinen, sie müssten ihre BMWs möglichst blöd nicht abstellen und dann auch noch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Kirchenglocken nicht läuten. Und wir kommen jetzt ein bisschen dann in Sachen rein. Im Bayerischen ist entscheidend immer die Nuance, weil der Unterschied zwischen die Zurzungner, unserem Geschwerl, ist, dass die Zurzungner sich entsprechend verhalten können, dass man sie gerade noch erträgt. Während wenn die Zurzungner, also die Hergezogenen, anfangen zum Beispiel sich einzumischen und zu sagen, wie gesagt, Kirchenglocken, Kuhglocken, irgendwelche Bräuche etc., dann werden die ganz schnell ein Geschwerl. Genauso werden oft die Juristen, die dann einfallen und Ansprüche stellen, ein Geschwerl. Oder auch einfach Leute, die man nicht mag, also zum Beispiel eine Gruppe von Politikern, ein Geschwerl, ein Links. Natürlich, und da muss man ganz offen sein, wird dieses Geschwerl gerade aktuell auch in einem sehr schwierigen Kontext verwendet. Das heißt, schnell einmal ist eine Gruppe von Menschen, die nicht unbedingt aussieht, als wären sie aus Deutschland, auch ein Geschwerl. Das heißt, dem Geschwerl ist in dem Fall auch eine gewisse Unterstellung inne. Man glaubt zum Beispiel, dass ein Geschwerl von Menschen südländischer Herkunft mit Sicherheit sich folgendermaßen verhält oder ein Geschwerl einer Gruppe mit einer anderen Herkunft bestimmte Dinge tut, manchmal bis hin zur kriminellen Unterstellung. Das kommt vor, das ist aber natürlich nicht Sinn und Zweck von der Bezeichnung. Im Grunde ist das Geschwerl einfach eine Herabsetzung. Und vor allen Dingen eine Verallgemeinerung, weil natürlich gibt's immer wieder welche, die so sind und die es nicht so sind. Im klassisch bayerischen Sinne ist es immer dann am gescheitsten, das Geschwerl einzusetzen, wenn man es zu einer Gruppe sagt, die, sagen wir es mal ganz offiziell, sozioökonomisch unter keinerlei Verdacht steht. Das heißt, ein Geschwerl von Louis Vuitton-Taschenträgerinnen zum Beispiel. Apropos Menschen mit interessanten Markenaccessoires, der Lormsherder, also die Mischung aus Lorm, Leim und Sirda, jemandem, der etwas zum Sitten bringt, bezeichnet im Grunde jemanden, der hauptsächlich langweilig ist, aber im Speziellen meint der Bayer damit gern jemanden, der nach außen hin durchgestylt, souverän und on top of everything ist, aber im Kern wahnsinnig uninteressant. Kein Rückgrat, kein Esprit, nix. Das heißt, zum Beispiel, die Tochter des Hauses bringt den neuen Freund mit und der ist, schlankt mich dort, Consultant. Da kann schon mal sein, dass da im Nachhinein, gerade auch von der Oma gesagt wird, so ein Lormsetter brauchst du für nimmer mit heimbringen. Allzu oft ist der Lormsetter jemand, mit dem muss man seine Zeit verbringen, obwohl man es wirklich gern vermeiden würde. Das ist dann der sehr förmliche Chef oder alles, was zum Thema Verwaltung und Bürokratie dazugehört. Hier scheint es eine wirklich famose Ansammlung an Lormsördern, Watschengesichtern und generellen eher wenig charismatischen Persönlichkeiten zu finden. Dafür hat der Bayer im Übrigen ja eine ganze Latte von wirklich, wirklich interessanten Vokabeln und denen werden wir uns auch allen noch widmen. Für alle geneigten Hörer, die nicht aus Bayern sind und diese zwei Begriffe gerne in ihren Sprachschatz aufnehmen würden, machen wir jetzt noch eine ganz kurze Erklärung zur Aussprache. Beim Geschwerl. Das Geschwerl gehört ausgesprochen mit ein bisschen Verachtung, schnell und auf den Punkt. Und vor allen Dingen muss es so ausgerichtet sein, dass das Geschwerl nicht so sehr mit dem R rollt, sondern das Geschwerl, das wird hinten betont. Geschwerl. Beim Lormsherder muss man sich beim Sagen immer auch das Augenrollen mit vorstellen über die Person, über die man spricht. Das heißt, ich rede über einen Lormsherder und so muss ich es auch sagen. Ein Lormsherder ist er. Er ist ein Lormsherder. Schulterzucken, Augenrollen ist Teil der Aussprache in dem Fall. Und mit den Hinweisen und hoffentlich viel Erfolg beim Aussprechen verabschiede ich mich. Ich freue mich über Feedback und Fragen und Hinweise und alles, was noch so an Anregungen kommt. Das war die erste Folge von Bavaria Cast. Shownotes und den Feed finden sich aktuell unter bavariacast.de. Noch nicht bei iTunes, weil iTunes die Ausgeburt Satans ist und ich aktuell noch nicht die Geduld dafür habe, aber ich werde mich hoffentlich darum kümmern. Man kann mich erreichen via E-Mail unter isabella.donnerhallen.de. Auf Twitter bin ich Donnerbella, auf Elo auch. Ich freue mich auf Feedback und Anregungen, auch Themenvorschläge oder Fragen, die es gibt. Ich hoffe, mein Bayerisch war bisher verständlich. Ich werde mich in Zukunft bemühen und unsere Musik fürs Intro und fürs Outro ist aus der YouTube Audio Library von Kevin MacLeod, der Bumbly March. In diesem Sinne natürlich, wir hören uns.